Hallo, ihr hört die Berliner Runde, das Magazin für die performativen Künste. Und das hört ihr auf dem Sender Freie Radios Berlin-Brandenburg, fr-bb.org ist die Homepage für den Stream, 88,4 MHz für Berliner UKW-Freunde und 90,7 in Potsdam. Wir sind wieder da, der Thomas Jeckel, hallo. Hallo Makro und ja, hallo liebe ZuhörerInnen. Und wir haben Gäste, Makro. Ja, zwei wundervolle, ja. Genau. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass wir zwei Gäste haben, oder? Ja, Studio Link macht's möglich, aus der Welt zusammengeschaltet, hier live bei uns ins Studio. Und zwar zum einen Nadine Antler. Hallo Nadine. Hallo. Und Hendrik Marz. Hallo. Hallo. Hallo. Hendrik, genau. Ja, schön, dass ihr da seid. Ihr hört nicht? Zu uns ins Studio gekommen. Ja, wir okay, hören. Alles klar. Dann ist gut. Ich habe hier kein Feedback mehr. Kein visuelles. Egal, okay. Mhm, ja. Ja, okay. Ja, das ist manchmal mit der Technik, aber irgendwie stellen wir jedes Mal fest, es funktioniert dann doch und erschreckend besser, als man so denkt. Mit diesem Internet und dem gemeinsamen Reden. Warum haben wir uns getroffen, Makro? Wir sind hier und wollen mit Nadine und Hendrik über ihr allerneuestes Projekt reden. Eine Akademie haben die nämlich gegründet, und zwar Now Here, also hier und jetzt. Aber bevor wir das machen, liebe Nadine, lieber Hendrik, würden wir gern mit euch einmal zurückgucken in den August und euch die Frage stellen, die wir allen Gästen und uns auch immer selber stellen. Habt ihr was gesehen im August in der freien Szene bei den performativen Künsten, was ihr irgendwie empfehlen könnt? Nein ist auch immer eine richtige Antwort. Also Nadine. Ich habe leider nichts gesehen. Also habe einfach viel Urlaub gemacht, zu Hause gewerkelt. Aber ich war zu Gast auf einem Festival, und zwar die Gitarrentage in Friedrichsrode. Das ist so ein ganz, ganz kleines Kaff. Das liegt zwischen Mühlhausen und Nordhausen. Und das war für mich eine sehr crazy Erfahrung. Warum? Weil ich mit Musik eigentlich ganz wenig am Hut habe. Und das ist quasi so eine Zusammenkunft von ganz vielen begeisterten Saiteninstrumentspielern und Spielerinnen, die da sich eine Woche lang weiterbilden, und abends gibt es irgendwelche ganz tollen Konzerte. Und ich bin da hingekommen als absolute, als Break irgendwie, um mit den Leuten einen Abend lang, ich würde sagen, Impro zu machen, aber das stimmt eigentlich gar nicht. Ich habe meine Soloshow mitgebracht und habe dann mit den Menschen gespielt, wobei die bis 2 Minuten vorher nicht wussten, dass sie das tun würden. Okay, das heißt, um den Menschen da draußen das einmal dich vorzustellen, du bist professionelle Impro-Spielerin, also Improvisateurin, du stehst auf der Bühne oder organisierst auch und unterrichtest, und dort hast du Solo gespielt, das heißt, einfach Leute aus dem Publikum mit auf die Bühne genommen und mit denen Szenen improvisiert. So kann man sich das vorstellen. Also Theater aus dem Stegreif. Ja. Wow. Und habt ihr dann viel Luftgitarre gespielt, wenn ihr auf einem Saiteninstrument-Festival wart? Nein, tatsächlich. Also normalerweise, also diese Show, die ich da spiele, die heißt Spielplatz. Und normalerweise habe ich einen Musiker an meiner Seite, der weiß, was er unterstützen kann, wie er Dinge beendet, wie er Dinge beginnt, was passiert zwischen den Szenen und sowas. Und ich habe auch einen Menschen, der am Licht quasi die Szenen beendet und sowas. Und ich hatte beides nicht. Das haben beides Menschen gemacht, die das noch nie vorher gemacht haben, noch nie vorher gesehen haben. Und das waren eben auch Musiker, die mich da unterstützt haben. Und das hat aber dafür sehr gut funktioniert. Und es war natürlich auch spannend, einen Musiker zu haben, der sehr, sehr gut sein Instrument beherrscht, aber jetzt nicht in der Improvisation zu Hause ist. Ja, ist schon nochmal was Eigenes. Ja, aber klingt sehr spannend. Kannst du das empfehlen für SaiteninstrumententhusiastInnen? Auf jeden Fall. Ja, das ist ein absoluter Geheimtipp. Also die Leute, die dort waren, die kommen seit Jahren und Jahrzehnten wieder und sagen auch, dass das komplett sich über Mundpropaganda füllt. Aber wenn man Friedrichsrode und Gitarrentage googelt, dann sollte man das finden. Sehr schön. Hendrik, hast du was erlebt? Erlebt habe ich ja einiges. Ich war allerdings nicht habe nichts auf der Bühne gesehen oder dergleichen oder war auch nicht auf einer Bühne. Ich bin ja, also erstmal muss man ja sagen, Berliner Runde. Ich bin, glaube ich, der Einzige, der gerade in Berlin ist, oder? Kann das sein? Und das ist so. Und ja, genau. Deswegen haben wir dich angerufen. Ich halte hier die Berliner Stellung nämlich. Und genau, ich habe nichts auf der Bühne gesehen, stand selber auch nicht auf der Bühne. Ich habe Urlaub gemacht an verschiedenen Punkten in Österreich und Deutschland. Und genau, das gibt's von meiner Seite zu berichten. Das ist ja für die Sommertage das beste Urlaub. Also es ist ja einfach Spielzeitpause, nicht wahr? Von daher völlig legitim, genau. Nein zu sagen. Ja, ja, also es ist halt, ich habe zwei schulpflichtige Kinder und da ist das, sind Sommerferien eben dann Ferien. Also ein bisschen Arbeit ist als Freiberufler natürlich immer dabei, aber nein, dann ist Ferien. Und das ist auch ganz gut, dass man sich da so ein bisschen diszipliniert dann und nicht durcharbeitet den ganzen Sommer. Und dann geht man eben ins Theater auch nicht so unbefangen, sondern man guckt ja dann doch immer ein bisschen mit dem Arbeitsauge, ne? Auf jeden Fall, genau. Das ist immer so, wenn man ins Theater geht oder überhaupt irgendetwas sieht. Auch wenn ich jetzt was streame oder wie auch immer, dann ist es immer so, dass ich das aus schauspielerischer Hinsicht sehe, meistens. Sowohl Comedy, also es gibt ja auch Bühnensachen, die im Fernsehen laufen. Oder eben Filme, Serien natürlich. Und da meine Frau auch Schauspielerin ist, hat das einen sehr großen Raum bei uns zu Hause. Immer. Ja. Das geht mir aber auch so und ich kann das auch nicht abschalten. Also ich gucke mir das auch immer noch so an, ob es eventuell eine Formatgeschichte sein könnte. Also ich habe da immer einen Metablick dazu. Genau, ja. Ja, deswegen. Glaube ich auch. Hast du was gesehen, Marco? Ich versuche mal hier diesen Rückblick fertig zu machen. Ja, der Rückblick. Ich hätte gerne was gesehen und dann ereilte mich sowas, was man seit 2 Jahren ja nicht mehr hatte, nämlich eine Grippe, also so eine ganz normale. Und Glückwunsch. Das war dann, war dann das Ende von, ich gucke mir mal Kultur an. Ja, tatsächlich, weil es Hendrik gerade sagte, ich hätte auch gesagt, ich habe nichts gesehen, aber das stimmt gar nicht. Ich bin nachts zufällig mal über die 9 Folgen von Freie Schnauze auf RTL gefallen. Das ist ja ein schon lange existierendes Format, Fernsehformat, in dem improvisiert wird, also Games gespielt werden, so kurze Strukturspiele, Szenen mit sehr klaren Vorgaben. Max Giersch? Na gut, ich hätte Gieringer gesagt, aber jetzt haben wir drei Namen und alle sind wahrscheinlich falsch. Ihr seid richtig. Nein, er heißt Klaus Kinski. Max Giermann meinst du? Ja, jetzt haben wir es. Okay, ja, genau. Moderiert das, Klaus Kinski, aka Klaus Kinskis Wiederauferstehung und spielt dann teilweise auch mit. Aber das Problem ist ganz einfach das, was dieses Format schon immer hatte. Es ist lustig, es ist Comedy. Man kann sich das auch gern mal angucken, wie die Kollegen sich da an den Vorgaben mühen und sich gern zum Obst machen. Aber tatsächlich bleibt es halt weit hinter der Improvisationskunst zurück, weil die Sachen so weit gerahmt sind, dass da eigentlich gar kein Risiko besteht. Oder wenn da was schief geht, wird es halt rausgeschnitten. Es ist irgendwie, also der Zauber, der einer improvisierten Show innewohnt, in der tatsächlich, was du ja beschrieben hast, Nadine, ne, dieses Ungewisse, dieses Wagnis und was auch das Publikum mitbekommt, dass alle auf den Zehenspitzen gerade arbeiten und spielen müssen, das fehlt mir da völlig im Fernsehen. Verstehe ich auch, dem Fernsehen ist das zu heikel wahrscheinlich, aber ja, wenn ihr die Möglichkeit habt, schaut euch lieber eine Impro-Game-Show um die Ecke in einem kleinen Theater an als Freischnauze bei RTL, wäre meine Empfehlung dazu. Ja, und das Schlimme ist, finde ich, dass das noch eine der besseren deutschen Fernsehsendungen zu Impro ist. Also es gab da noch viel, viel Schlimmeres. Und warum? Es wird halt sehr auf Sicherheit alles da gemacht. Ich glaube, die haben echt so eine Vorgabe, wie viel Lacher pro Minute da sein müssen. Und da das eben so nicht einfach zu generieren ist, wird es halt super billig. Aber gibt es nicht auch so einen Trend zu diesen Mischformen? Also sowas wie diese ARD-Sache, das Begräbnis, wo das am Schluss quasi ein Film ist, der aber mit Improvisation erarbeitet wird. Ja, übrigens würde ich mal sagen, man könnte fast sagen, dass schon gerade einiges in dem üblichen deutschen Comedy-Problem zuzurechnen ist, was ihr gerade beschrieben habt. Aber Es gibt aus den 70ern, 80ern auch Beispiele aus der Chicagoer Impro-Szene, wo Menschen sehr gute Formate hatten, die von NBC, glaube ich, damals aufgegriffen worden sind. Es war sogar eine von Del Close entwickeltes Format, das dann nämlich genauso in die Realität umgesetzt wurde, wie es in Deutschland oft der Fall ist, nämlich mit Schauspielerinnen und Schauspielerinnen, das dann auch gnadenlos gefloppt ist. Ich weiß nicht mehr ganz genau, welches Format das war, also aber dieser Fehler, dass zum Beispiel diese Sachen dann nicht so umgesetzt werden im Fernsehen, wie sie auf der Bühne umgesetzt werden, wie es Netflix richtig macht mit dem Schwartz und den anderen Namen, ja, habe ich jetzt gerade vergessen. Middleditch und Schwartz, genau, wo sie es wirklich Impro-Spieler machen lassen und es einfach abfilmen und es funktioniert. Ja. Das machen sie dann auch in Amerika, den Fehler. Also da sind wir nicht alleine. Ja, und das, ich weiß nicht, warum das nicht begriffen wird, dass das halt einfach eine eigene Form ist, die auch eigene Formate, genau, braucht und es sich eben nicht in so ein Comedy- oder Showformat packen lässt. Gibt es nicht, Makro, aber gibt es nicht in der Fernsehlandschaft aber mehr Formate, die Improvisation benutzen und eben einen Film oder sowas ergeben? Also, dass sich das eher öffnet in eine andere Richtung, Richtung Improvisation? Ja, das tut es. Und ich finde, diese Versuche sind auch viel interessanter tatsächlich als diese reine Comedy-Geschichte. Also da gibt es halt diverse Tatorte, dann gibt es halt so eine Crew, die eigentlich fast alles improvisiert macht. Da war jetzt dieser, wie hieß das Ding, Sommer 90, so ein Mehrteiler. Und das Begräbnis? Ich glaube, das Begräbnis, ja, also die sind sehr sehenswert. Mhm. Gut, aber ja, wir wollen ja nicht, lass uns nicht über Fernsehimpro reden, weil das wollten wir ja eigentlich, nein, gar nicht, oder? Nein. sondern ich denke, wir stellen mal unsere Gäste vor. Ich hatte gerade überlegt, vielleicht stellt euch mal gegenseitig vor, weil das fände ich ganz spannend. Ja, wie lange arbeitet ihr denn schon miteinander und wie habt ihr euch kennengelernt? Und ja, zu Nadine haben wir schon einen kleinen Moment was gesagt. Du bist Schauspielerin, Impro-Spielerin. Ich hadere mit dem Begriff, wie ihr merkt, ne? Weil ich finde, Schauspiel und Improvisation sind ja tatsächlich noch ein bisschen andere Handwerke, aber dazu werden wir gleich was hören. Und Hendrik, du bist Schauspieler. Genau. Und ihr habt zusammen eine Akademie gegründet, die Now Here Akademie. Und warum ihr zwei, warum habt ihr mit dem anderen zusammen eine Akademie gegründet? So eine Vorstellungsgesprächsfrage. Also ich setze mal da an, was du vorgeschlagen hast, dass ich den Hendrik mal versuche vorzustellen. Ja. Hendrik ist Schauspieler und Schauspielcoach und auch Produzent, Hendrik. Ist das richtig so? Für so kleine Filme, ja, und Projekte. Ja. Genau. Und Hendriks Haupttool ist die Meissner-Technik, mit der er arbeitet, aber macht auch viel Kameratraining. Und ich habe Hendrik kennengelernt, weil ich einen Workshop bei ihm gemacht habe. Ich glaube 2005, kann das sein? 2015. 2015, ja, siehst du mal. Ja. 2015 habe ich bei Hendrik einen Workshop gemacht und alles, das war nicht Corona, der einzige. Habe danach noch einige andere bei ihm gemacht und habe immer gedacht, das passt ja perfekt zusammen mit Impro. Und wenn man das zusammenbringen würde, das wäre doch genial. Das würde auch das Problem lösen, dass es viel schlecht gespieltes Impro gibt. Genau, das ist von meiner Seite aus zu sagen. Genau, und von meiner Seite Hendrik ergänzt. Ja, ganz gerne. Ja, gäbe es zu sagen, dass ich 2015 am Filmhaus Köln, das es mittlerweile nicht mehr gibt, einen Meissner-Workshop gegeben habe und dort unter anderem Nadine dabei war und ich dann auch von ihr erfahren habe, dass sie Impro macht und ich hatte bis dahin sehr wenig Berührungspunkte mit Impro. Wir haben dann den Workshop gemacht und ich habe gesehen, dass bei Nadine, je länger der Workshop ging, immer mehr Fragezeichen in ihrem Gesicht sich abgezeichnet haben, quasi. Durch die Stirn, durch scheinten sozusagen. Und ja, wir haben dann den Workshop quasi beendet. Und ich fand, es war ein sehr guter Workshop, weil die kamen aus ganz unterschiedlichen Richtungen, die Menschen. Das ist bei meinen Workshops meistens so. Da waren Moderatorinnen dabei, so Schauspieler, die viel Werbefernsehen machen, Impro-Spieler, wie zum Beispiel Nadine. Und dann haben wir aber E-Mail-Kontakt gehalten. Und dann habe ich mitbekommen, dass Nadine dann nach Hamburg gegangen ist, zur Steifen Brise und so, und hat immer versucht, das zu ermöglichen, dass Impro-Spielerinnen und Spieler mit Meißner in Kontakt kommen. Und dann ging das auch ab 2018, 19 los mit Würzburg und so, und dass wir dann uns wirklich dann noch mal enger kennengelernt haben über Workshops und wir dann irgendwann festgestellt haben, dass wir eigentlich das gleiche Ziel verfolgen und dass wir das Ziel verfolgen, Menschen auf der Bühne so gut als Entertainerinnen und Entertainer auszubilden, wie es nur geht, als Unterhalterinnen und Unterhalter. Und alles, was dazugehört, denn das Ergebnis ist immer das Entscheidende bei mir, alles, was dazugehört an Ausbildung, was die Leute brauchen, aus dem Impro-Bereich oder aus dem Schauspielbereich, das bieten wir an und das haben wir dann umgesetzt. Da gab es irgendwann kein Zurück mehr. Okay. Ja, aber das ist doch wunderbar, wenn man feststellt, man kann sich irgendwie gegenseitig unterstützen. Sehr schön. Genau, es war übrigens, ich habe mal bei Verbotene Liebe gespielt, Ende der 90er. Und da habe ich übrigens auch sehr viel improvisiert. Ich habe dann irgendwann keine Texte mehr gelernt, weil mir das viel zu anstrengend war, 20 Seiten Text jeden Tag zu lernen. Und die Leute, die im Team waren, haben dann immer gesagt, ey, das, seit du das machst, ich weiß nicht, was du anders machst, aber das ist irgendwie besser, du bist natürlicher dadurch. Und ich habe dann einfach mir die Haupteckpunkte gemerkt, so der Szene, was irgendwie gesagt werden muss, ne? Und und dann habe ich nur noch improvisiert. Das fanden aber die Produzenten so scheiße, dass sie mich rausgeschmissen haben zum Schluss. Und da hat mir aber Wolfgang Frank, an den erinnere ich mich sehr, sehr gut, das war einer der Regisseure, den habe ich dann später hier im Sage wieder getroffen in Berlin und nachts. Und dann hat er mir gesagt, ey, irgendwie hast du eigentlich improvisiert. Und meine ich, wieso, was heißt, ja, Improv hast du gemacht. Was ich meine, was ist das denn? Ja, das ist, ich hatte da mal in New York schon von gehört, aber das ist, hier, ich gebe dir morgen mal, lass mal einen Kaffee trinken, ich gebe dir mal so ein Buch und eine Videokassette. Und da, das war so ein braunes Buch mit so Theaterfiguren drauf, mit gelb drüber geschrieben, Impro oder Improv, das war von Johnston. Und da gab es eine Videokassette zu, eine VHS-Kassette, die habe ich mir auch angeguckt. Aber ich konnte immer noch nichts damit anfangen, irgendwie was. Ich hab gar nicht so richtig verstanden, was sie von mir wollten. Aber das war meine erste wirkliche Begegnung mit Impro, eigentlich. Im Jahr 2000. Ja. Ja, da liegt auch meine Erstbegegnung mit dem Buch Johnston, Improvisation und Theater. Das habe ich auch 2000 geschenkt bekommen und dachte so, okay, interessant. Und dann fängt man an zu lesen und es ist schon spannend, wenn man diese Welt aufgehen sieht. Ja, sehr schön. Das heißt, du bist so richtig altgediener Schauspieler. Dann bist du auch durch irgendeine Schauspielschule gegangen. Ja, genau. Und da schließt sich dann der Kreis. Ich habe nämlich dieses Buch gelesen. Ja. Und bin ja wirklich, also meine Karriere begann irgendwie mit 15 vor der Kamera und mir wurde beigebracht, du kriegst hier einen Text und den musst du interpretieren, möglichst glaubhaft. Und so bin ich zum Schauspiel gekommen und dann habe ich diese Ausbildung in New York gemacht, 2 Jahre. Und dort haben wir sehr viel improvisiert. Also deswegen eignet sich das auch extrem gut für unser Training. Und daher war mir das, was ich dann 2000 gelesen habe, gar nicht mehr so fremd, weil da die gleichen Ziele eigentlich formuliert wurden. Also unser Guru damals hat gesagt, ihr müsst einfach, der Text ist egal, ihr müsst als Person präsent sein, ihr müsst das leben, was dort als Szene, als Situation euch vorgegeben wird. Und das könnt ihr auch ohne Text, weil eure Authentizität, eure Glaubwürdigkeit, eure Präsenz ist letztendlich das, was dem Publikum die Erlaubnis gibt oder wo ihr das Publikum mitnehmt. Und das war eigentlich dann in dem Buch von Johnston eigentlich genauso formuliert. Und habe ich dann noch weitergearbeitet halt im Schauspiel. Hab dann, wie ich eben schon sagte, bis zum Schluss halt auch Soaps gemacht, hab ganz viele Serien gedreht im deutschen Fernsehen. Aber wenn man natürlich irgendwann so rangeführt wird an die Arbeit, ne, also die so improvisatorisch, dann ist es auch irgendwann schwer, so deutsche Serien-Schauspielarbeit zu machen, wo eigentlich irgendwie am Ende der Szene nur darauf geachtet wird, wurde alles gesagt oder wurde nicht alles gesagt. Und das ist natürlich ein bisschen unbefriedigend. Und dann habe ich irgendwann aufgehört und habe angefangen, Leute auszubilden, habe Leute zu trainieren und wirklich Schauspielcoaching zu machen und ganz viele Workshops zu machen. Und ja, so bin ich dann dazu gekommen, Schauspieltrainer zu sein. Spannend. Jetzt sagt eure Webseite, dass du, also ihr vor allem über die Meißner-Technik arbeitet, dass das so dein Steckenpferd ist, kann man das sagen? Und was ist denn die Meißner-Technik? Kannst du uns da so mal, also für die Leute, die das nicht kennen, mal so eine Kurzerklärung machen. Genau. Meißner. Der macht doch Porzellan. Ja, genau. Oder? Also wie ihr schon ganz richtig erraten habt, kommt Sanford Meisner, hat einen deutschen Hintergrund und ist irgendwann mal emigriert, seine Familie ist emigriert, Ende des 19. Jahrhunderts nach Amerika und er hat dann dort angefangen als Schauspieler zu arbeiten, ganz jung schon und hat irgendwann, ist er einem sehr bekannten, einer Theatergruppe beigetreten, in der alle möglichen später sehr bekannten Schauspieler Amerikas und Schauspielerinnen eigentlich Mitglied waren und hat dort als Schauspieler gearbeitet, aber sehr schnell als Trainer, als Schauspiellehrer und hat dann quasi genau wie alle anderen die Lehren von Konstantin Stanislavski gelesen, verinnerlicht und hat seine eigene Technik daraus entwickelt und hat einen ganz großen Fokus darauf gelegt, dass Schauspielerinnen und Schauspieler eben frei von Text miteinander interagieren müssen, sehr stark darauf angewiesen sind oder sehr stark trainieren müssen, dass sie Impulsen nachgehen, eigenen Impulsen und dass sie Impulse spüren beim Gegenüber und diesen nachgehen und dass man quasi nur darauf, was beim anderen passiert, basierend miteinander interagiert. Ohne Text, ohne Szene, sondern nur darauf basieren, dass man beobachtet und benennt, was beim anderen passiert. Und das kann man ein bisschen auf YouTube sich angucken. Da gibt es ein paar Szenen oder besser gesagt Übungen, die nennen sich Repetition. Das ist die Grundübung von Meisner. Und aber es gibt gar nicht so viele Bücher über Meisner wie zum Beispiel über andere Techniken. Das hat auch einen Grund, weil wenn man das erklärt, wie ich jetzt gerade, kann man sich ein bisschen was darunter vorstellen, aber eben nur ein bisschen. Und das ist wirklich eine Technik, die man erleben muss. Man kann sie sich auf YouTube angucken, aber selbst dann ist es so, dass man denkt, ja, was hat das jetzt auch mit Schauspiel zu tun oder was hat das mit Impro zu tun? Das erschließt sich dann aber wirklich nur, wenn man in der Gruppe arbeitet und merkt, wie die Menschen allmählich völlig davon abgehen, irgendetwas zu antizipieren, sondern nur noch davon ausgehen oder das nehmen, was jetzt im Moment, im Now and Here, passiert und da drauf basierend selber agieren. Und das war Sanford Meisners eine der Kernaussagen. Don't do anything until something really happens. Tue nichts, bevor nicht etwas passiert. Beim Gegenüber. Und wenn man sich das verinnerlicht, dann ist man wirklich dabei, dass man nur interagiert, wenn wirklich etwas passiert. Und es hat alles totale authentische Relevanz im Moment. Weil man nur dazu, man erfindet nichts mehr. Als Schauspieler. Ja. Und man hat ja oft das Gefühl, auch im deutschen Fernsehen, ich meine, ich war in Amerika in der Ausbildung, da gibt es den Begriff German Overacting, ja. Also wenn man deutsches Fernsehen sich ansieht, da wird andauernd etwas gemacht, ohne dass etwas wirklich passiert ist zwischen den Personen. Da wird etwas versucht, mit Mimik und Gestik manchmal herzustellen, was eigentlich gar nicht da ist in dem Moment zwischen den Personen. Und das machen die Amis und die Engländer zum Beispiel ein bisschen anders, wenn man sich diese Serien anguckt auf Netflix. Und deswegen, glaube ich, interpretieren wir das als ein bisschen authentischer und natürlicher und glauben dem mehr. Ja, und auch. Also das heißt, es ist auch so eine soziale Sache. Dass, ich habe das mit dem Overacting auch schon mal im Zusammenhang mit koreanischen Serien gehört. Und das, da kann ich das auch noch mehr nachvollziehen. Ja. Bei den Deutschen, ja, die fühlen sich manchmal so ein pappig an. So, ja. Aber ich finde, es geht noch. Aber es ist scheinbar ja irgendwie kulturell. Ja, es ist schon irgendwie verankert. Es ist ein bisschen kulturell, wobei asiatisches Kino ist auch nochmal, damit habe ich mich auch jetzt in jüngster Zeit sehr viel beschäftigt. Das ist auch nochmal ein eigenes Genre. Und das ist wirklich, ich weiß, was du meinst, das stimmt. Das ist aber sehr auch gestellt, also quasi strukturiert, inszeniert quasi, was die machen. Ne? Und in Deutschland ist es so, dass, was übrigens viel, viel besser geworden ist. Ich meine, ich habe ja in 80er, 90er Jahren Fernsehserien mitgespielt, aber mittlerweile gibt es ja wirklich so hochwertige Produktionen in Deutschland, wie Dark zum Beispiel, wo das Schauspiel so extrem gut geworden ist und eben authentisch und wirklich gefühlt, dass das, was früher eben diese, das kommt ein bisschen von der Theaterkultur, weil bei Theaterkultur gibt es einen anderen Vertrag mit dem Publikum. Ich glaube, es gibt dort diesen Vertrag, es muss super authentisch immer in jedem Moment sein, gar nicht. Sondern es kann ruhig diese teilweise artifizielle, überdramatisierte künstlerische Ebene geben im Theater. Und die ist auch vollkommen legitim. Aber im Fernsehen mit dieser Kamera, ne, durch dieses Medium, wie wir es nehmen oder auf dem Kino, auf einer Kinoleinwand, wirkt das eben manchmal einfach ausgestellt. Und das hat dort dann irgendwie keinen Platz. Ich glaube, so ist mal meine Erklärung, wie ich mir das versuche zurechtzubauen. Ja, also ich verstehe das mit dem Theater sehr gut, weil das natürlich, wir versuchen Leuten was mitzugeben, die 30, 40, 50 Meter von uns weg sitzen. Und man schreit sich an, obwohl man sich irgendwie einen halben Meter gegenüber sitzt, weil man versucht eben für Leute zu kommunizieren, die woanders sind. Das ist eine andere Art des Arbeitens. Ja, genau. Und man hat ja keine vierte Wand beim Fernsehen zum Beispiel, ne? Also das ist auch zum Beispiel eine rein technische Sache, die anders ist. Ihr habt vor uns gesagt, irgendjemand, ich glaube Nadine war es, schlechtes Impro. Was macht für euch denn schlechtes improvisiertes Schauspiel aus? Wir wissen jetzt, was sozusagen schlechtes Schauspiel im Fernsehen ausmacht, also Overacting, Overwriting. Aber was ist es im Impro? Weil das ist ja hauptsächlich ein Theater-Schauspiel. Da ist die vierte Wand da. Da geht es schon auch darum, sehr stark, meinem Finden zumindest immer, auch mit dem Publikum einzuklinken. Also ich höre ja, wie die Leute atmen, ob sie lachen oder wie auch immer. Also man nimmt ja sehr viel ab aus dem Publikum. Was macht gutes und was macht schlechtes Schauspiel, Impro-Schauspiel aus? Also ist eigentlich ganz nah dran an dem, was wir eben schon oder was ihr eben schon gesagt habt für mich. Für mich ist es schlechtes Impro-Schauspiel, wenn ich sehe, ist, wenn ich Leuten beim Denken zuschaue, beim Plotten. Jeder plottet und will so ein bisschen seine Story, die er im Kopf hat, vorantreiben, anstelle wirklich zu gucken, was jetzt hier gerade passiert und das zu nehmen. Das ist die Story. Die Story passiert sowieso. Und wir haben ja als Impro-Schauspieler, Impro-Schauspielerinnen verschiedene Aufgaben auf der Bühne. Wir sind ja nicht nur die Schauspielenden, wir sind auch die Regie des Abends. Wir sind auch diejenigen, die diese Szenen quasi schreiben. Also da fallen ja mehrere Rollen zusammen. Und ich habe oft das Gefühl, wenn ich Shows gucke, die für mich nicht so funktionieren, dass die Leute mehr in dieser Autorenrolle sind und mehr in der Regierolle und vergessen, dass sie die Szenen ja auch spielen müssen, in denen sie gerade sind. Ja. Und dann hat es für mich eben auch zur Folge, dass ich sehe, dass die Leute improvisieren, dass die eben auch unter Umständen auch gutes Storytelling haben, aber dass ich nicht eintauche so sehr in die Geschichten, die mir da erzählt werden. Hat sich das verändert? Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, aus den 2000ern, wo ich angefangen habe, stärker Impro zu gucken, da war es ja einfach an vielen Stellen auch noch faszinierend, dass überhaupt Leute ohne Plan auf die Bühne gehen und erstmal Quatsch machen. Und da waren die Leute sehr, sehr im Moment und haben eigentlich nur reagiert, was ich sehr schade fand, weil ich sie hätte gern mehr denken sehen, auch über das, was ihre Handlungen für Konsequenzen haben, damit man auch die Figur darüber nachdenken sieht, was sie für eine Entscheidung trifft, also eben auch so Hürden aufzubauen. Und das finde ich interessant, weil ich finde es immer furchtbar, wenn man Leute nicht auf der Bühne denken sieht. Aber ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, du meinst, sie sollen nicht planend denken, so sich Steine zurechtlegen, die sie dann ausspielen. Ja. Also ich finde, eine Gefahr ist, also wir haben, oder Hendrik hat ja vorhin drüber gesprochen, über das Meißner-Training, dass das Ziel ist, wirklich im Hier und Jetzt zu sein und damit umzugehen. Und natürlich kommen bei uns als Impro-Menschen noch andere Sachen dazu, dass wir eben auch Dinge definieren müssen, dass wir dass wir gucken müssen, wo geht's gerade hin und dem folgen müssen, dass wir zurückschauen und gucken, was ist denn die Story, die bisher sich schon entwickelt hat und weshalb, wie verhalte ich mich logisch aufgrund dessen weiter. Aber für mich ist Denken auf der Bühne tatsächlich was, wo ich das möchte ich eigentlich im Impro nicht sehen. Ich möchte eigentlich nicht, dass die Leute nachdenken. Ich möchte, dass sie aufeinander reagieren und aus dem Moment heraus agieren. Ich glaube, das ist für mich schon ein hoher Wert. Aber vielleicht ist auch das, was du meinst mit, du möchtest die Leute denken sehen, heißt das, du möchtest, dass sie kluge Entscheidungen treffen? Nein, ich möchte sehen, dass sie tatsächlich Entscheidungen, aber ich glaube, wir sind uns da gar nicht so uneinig. Also ich würde jetzt immer sagen, sie müssen halt so Entscheidungen auf den Zehenspitzen treffen. Also sie sollen schon in ihre Hände gucken, was für Möglichkeiten vor ihnen liegen, aber eben dann eine auswählen sozusagen, aber nicht im Plan, also nicht zu sagen, ach, ich habe mir jetzt überlegt, ich werde am Ende die Mutter umbringen und verfolge das dann über 2 Stunden, ohne dass das irgendwelchen Sinn hat und mache das dann einfach nur, weil ich mir das mal vorgenommen habe zwischendrin, sondern mir geht's schon darum, dass die Leute aber eben nicht nur reagieren, weil dann Natürlichkeit ist ja auch etwas Langweiliges, weil normalerweise entstehen ja Abenteuer nicht, also wenn jemand einbricht oder, also keiner geht auf einen Banküberfall oder die wenigsten sagen, komm, wir gehen mit auf einen Banküberfall, sondern die meisten vernünftigen Leute sagen, nee, ich glaube, ich gehe lieber arbeiten, weil ich möchte nicht ins Gefängnis. Und wir wollen aber auf der Bühne ja irgendwie auch Entscheidungen sehen, die mutig sind, die außergewöhnlich, unalltäglich sind. Und ich glaube, das ist schon auch eine Plot-Entscheidung ist, die man manchmal trifft und nicht einfach aus Reaktion immer Nein sagt, weil man sagt, okay, ich vermeide das Risiko. Aber ich verstehe diesen Ansatz zu sagen, wir wollen die Leute nicht große Pläne schmieden sehen. Ich weiß nicht, ob Denken, das, vielleicht ist Denken der Begriff, an dem ich mich stoße. Also, ich mag ja Menschen, die denken. Im Englischen sagt man ja being in your head, also im Kopf sein. Yeah. To be in your head. Das ist das, glaube ich, was ich nicht sehen möchte. Ich möchte nicht Leute sehen, die im Kopf sind und deshalb eigentlich nicht mehr im Moment und eigentlich nicht mehr wahrnehmen können gerade. Ja. Also ich würde auch das Thema Zuhören, was da ja irgendwie so mit reinspielt, auch mal da anbringen. Dieses aktive Zuhören, was eben viel mehr ist, als jetzt nur die Worte zu hören, sondern wirklich nach innen zu verstehen, was da passiert. Ist so ein Punkt, wenn ich sehe, dass das Leute nicht machen, habe ich immer ganz oft das Gefühl, jetzt sind die halt voneinander unabhängig. Da stehen verschiedene Leute und nicht eine Gruppe auf der Bühne. Also es gibt ja so 2 Wurzeln in der Improvisation. Ich mach's kurz, ich verspreche es. Ich kann sehr lange über dieses Thema sprechen, aber ich mach's kurz. Wir haben noch eine halbe Stunde. Leg los. Ich will auch die Leute da draußen nicht langweilen, die mit Impro vielleicht nicht so viel am Hut haben. Aber es gibt quasi so Keith Johnston, der jetzt ja schon ein paar Mal erwähnt wurde, der in England so mit Impro experimentiert hat, dann nach Kanada ging. Und der hat sich viel mit der Idee der Spontanität und Kreativität beschäftigt und auch den psychologischen Voraussetzungen, die gegeben sein müssen, damit Leute wirklich kreativ agieren können. Und mein Gefühl ist, bei Keith ist es immer so, dass die Leute schauspielen können, steht außer Frage. Also das ist irgendwie gesetzt. Und seine Techniken dealen ganz viel damit, wie kommt man dazu, kreativ zu sein, immer wieder im Moment zu sein, Risiken einzugehen und wie kommt man dazu, dass das Ganze eine gute Story ergibt. Und relativ zeitgleich gab es ja Paul Sills, der auch experimentiert hat in den USA und dessen Mutter Viola Spolin dazu eben Aufzeichnungen gemacht hat über dessen Erkenntnisse. Und aus dieser Wurzel ist quasi dann so in Chicago diese Szene entstanden, rund um die Lichtfigur Del Close, der auch improvisiert hat und auch experimentiert hat und der als Schauspieler sich die Frage gestellt hat, also der ist auch Regisseur gewesen, aber eben als Schauspieler sich die Frage gestellt hat, wie kommt man an so Momente der wahrhaftigen, also der absoluten Wahrheit, die aus der Improvisation entstehen. Und die sind zu unterschiedlichen Schlüssen gekommen, also sowohl Keith Johnston als auch Del Close. Und am Schluss ist es natürlich so, man kommt aus verschiedenen Richtungen und man trifft sich dann wieder in der Improvisation und das funktioniert ähnlich. Aber für mich hat das Joe Bill mal ganz wunderbar zusammengefasst. Er hat gesagt, Keith Johnston ist jemand, der sitzt als Regisseur außen und als Autor und der guckt drauf, was für Techniken, was für Games, was für Strukturen kann ich den Schauspielerinnen geben, damit die wirklich improvisieren können. Und der nennt das Acting from the outside in. Und bei Del Close, weil der selber Schauspieler war, sind seine Methoden und seine Techniken zielen viel darauf, wie kann ich auf der Bühne, was kann ich tun, um wirklich empfänglich zu sein, um im Zuhören zu bleiben. Also das nennt Joe Bill Acting from the Inside Out. Das heißt, das ist ein bisschen eine andere Technik, weil man nicht so sehr drauf guckt, wohin geht der Plot, sondern man vertraut darauf, dass der Plot sich entwickelt, wenn gewisse Sachen gegeben sind. Zum Beispiel, dass die Leute sich zuhören, dass man Entscheidungen trifft, dass man reagiert, dass, also mehrere Sachen. Und für mich ist die deutsche Impro-Szene sehr geprägt, tendenziell von diesem Outside-In, also von den Strukturen, von den Games, von der Kreativität, von der Spontanität. Und da fällt manchmal für mich so ein bisschen dieses Schauspielerische runter. Und ich habe das Gefühl, dass die Story ja sowieso schon da ist. Also da halte ich es mit Randy Dixon, der sagt, the audience doesn't come to see a story, the audience comes to tell a story. Weil wenn ich nicht die ganze Zeit am Übererklären bin, dann kann das Publikum seine eigene Geschichte auch draufpacken auf die Sachen, die ich erlebe. Hm. Und das geht für mich mit dieser Methodik, die eben an das Schauspiel ansetzt, extrem gut. Sehr spannend. Super, dass du das mal so auseinandergetröselt hast zwischen Johnston und Del Close. Finde ich gut. Und ich wollte noch ganz kurz hinzufügen, aus schauspielerischer Hinsicht ist es so, dass Del Close so viele Schauspieler und Schauspielerinnen beeinflusst hat, die wirklich extrem Karriere gemacht haben, dass man schon sagen kann, dass er wirklich ein sehr, sehr guter Schauspiellehrer war. Muss man sagen. Ich komme immer wieder auf ihn. Ich habe jetzt angefangen, vor einer Woche Better Call Saul zu gucken, und Bob Odenkirk ist von Del Close zum Schauspiel gekommen. Zum Beispiel. Also es gibt so viele Leute in Amerika, die über diese Schule da jetzt hingekommen sind und wirklich extrem gut geworden sind, die auch keine Schauspielausbildung gemacht haben, ganz ehrlich gesagt. Und das ist schon, das, ja, steht für sich, würde ich sagen. Ja, spannend, dass, wenn man sich das anguckt, wer alles in den USA, in Chicago war, also alles, was so Comedy macht, dass alle gefühlt waren in Chicago. Genau. Was macht ihr denn jetzt? Das schwappt halt doch über zu richtigem Schauspiel. Genau. Das ist, quasi dieses, dass die in Saturday Night Live waren. Das ist die Generation der 90er. Jetzt sind das Leute, die irgendwie für die Oscars und für die Tonys auf einmal nominiert sind. Auf jeden Fall. So, das ist schon ein Unterschied. Ja. Ich meine, der war 5-mal für einen Emmy nominiert, ja, Bob Odenkirk. Also das ist die höchste Auszeichnung, die es in Amerika gibt für einen TV-Schauspielerin oder TV-Schauspieler. Das ist wie ein Oscar fürs TV. Also es ist wirklich allerhöchstes Niveau, muss man mal sagen, ja. Aber das heißt, wenn man jetzt bei euch in die Akademie geht, dann kriegt man die Lola. Ist das euer Ziel? Was? Auf jeden Fall ist man im Rennen für die Lola. Gut. Das würde ich mal schon sagen. Nein, aber ich würde sagen, unser Anspruch ist schon auf jeden Fall, dass die Leute sowohl vom Schauspielbereich als auch von diesen ganzen Impro-Skills, die dazukommen, dass die das komplett beherrschen und sich allumfassend in verschiedensten Bereichen bewegen können. Das ist unser Ziel. Wer soll denn bei euch überhaupt in die Akademie? Wer wird denn bei euch? Also wen sprecht ihr an? Wer soll zu euch anmelden? Ist kein Satz. Wer soll sich bei euch anmelden? Nadine, wer soll sich anmelden? Ja. Ich suche hier nicht. Ja, sag. Ja, ich sag mal. Also ganz grundsätzlich haben Hendrik und ich mal überlegt, dass unsere Akademie was sein könnte für Impro-Schauspieler und Schauspielerinnen, die sagen, ich möchte da noch mal schauspielerisch was draufpacken, ich möchte auch mich professionalisieren, ich möchte einfach viel mehr Handwerk bekommen. Und eben aber auch für Schauspieler und Schauspielerinnen, die sagen, ja, mir fehlt dieser ganze Improvisationsteil. Momentan ist es so, dass ich das Gefühl habe, unsere Hauptklientel ist eher diese erste Gruppe, also Leute, die aus der Impro-Szene kommen und die sagen, ja, das reicht mir irgendwie nicht. Das ist alles auf einem Niveau, wo ich das Gefühl habe, ich hänge irgendwie fest oder ich mache eine ähnliche Art von Impro. Und das heißt nicht, dass die zweite Gruppe nicht noch mehr dazukommen kann. Und wir streben sogar noch eine dritte Gruppe an, nämlich wir planen noch, ich weiß nicht, Hendrik, erzählen wir das eigentlich schon? Unseren dritten Bereich? Wir sind doch hier unter uns. Ja, wir sind unter uns, genau. Wir haben, also erstmal würde ich ganz kurz noch eine Sache, für mich kann man das in einem Satz zusammenfassen. Also wenn ich mich jetzt an Impro-Spielerinnen und Spieler wende, dann würde ich sagen, für alle Leute, denen es nicht reicht, wenn sie von der Bühne gehen und sagen, heute war es echt nicht gut, aber ist egal, es war ja nur Impro, die können zu uns kommen. Okay. Ich weiß nicht, ob ihr den Satz schon mal gehört habt. Glaube ich nee. Okay, gut. Ganz und gar nicht. Ich schon. Also gehört habe ich den Satz. Also da würde ich auch kurz vor Ausflippen sein. Okay, alles klar. Gehört habe ich den Satz schon und bin auch ausgeflippt. Also, weil ich finde, das ein ganz, ganz schwierige Haltung ist auch dieses, naja, ist nur eine Schülershow oder waren eh nicht so viele Leute da. Genau. Alles schwierig. Ach. Genau, oder? Ist schwierig, finde ich auch. Und Henrik, das ist willst nicht du immer, was? Ja. Ja. Ich wollte nur sagen, es ist halt nicht immer die größte Kunst, das ist uns, glaube ich, auch klar. Also ich gehe manchmal aus Shows und sage, der Anspruch ist, also so wirklich goldene Momente zu haben, dass nicht alles immer Gold ist, was glänzt, aber dass man natürlich gerne alles perfekt hätte. Ich glaube, dass, also mal, ich sage mal, ich gehe nie zufrieden von der Bühne. Ich bin noch nie zufrieden von der Bühne gegangen. Ich wüsste gar nicht. Ja. Ja, also aber für mich hat das auch damit zu tun, in Deutschland ist ein großer Teil der Impro-Szene, vermutlich sogar der größte, ist ein Amateurbereich. Und viele Leute haben da mal einen Workshop gemacht und merken, dass es macht ihnen Spaß und sie machen das aus Selbsterfahrungsgründen. Und das hat seine Berechtigung und ich, genau, und die gehen auch auf die Bühne und spielen vor Freunden und Verwandten und sind zufrieden damit, dass sie einen guten Abend hatten. Und ich glaube, das sind nicht die Leute, die sich an unsere Akademie wenden, weil ich denke, dass Hendrik und ich schon einen sehr professionellen Anspruch haben und sagen, ja, es gibt aber auch die gesamte Profiszene, auch im Impro-Bereich, und wir haben Bock, da mitzuarbeiten, dass die auch in Deutschland noch besser wird. Und das beinhaltet auch ein bisschen, dass wir eigentlich, glaube ich, dabei sind, so ja, so ein bisschen an der Einstellung auch letztendlich oder dem, was man erreichen möchte, arbeiten in unserer. Also es ist keine rein technische Sache, ne? Weil es gibt ja im Schauspiel genauso das Beispiel, was ich eben genannt habe. Es gibt ja auch Leute aus dem Schauspiel, die sagen, wieso war das jetzt nicht gut? Ich habe doch den ganzen Text gesagt oder habe ich was vergessen? Also das wäre jetzt das Äquivalent sozusagen. Und das gibt's natürlich auch. War nur Abo. Ja, genau. Und das geht. Ist nur ein Landestheater. Ja, genau. Und das geht natürlich genauso wenig, glaube ich. Und das ist eher so eine Einstellungssache, genau. Und dass man das so ein bisschen. Und es hat natürlich auch ein bisschen damit zu tun, was man selbst, also so selbst auch von sich glaubt und wie man sich einschätzt und dass man sich selbst ein bisschen ernster nimmt. Und auch dann, ja, persönlich für sich vielleicht mehr erreichen möchte, ohne jetzt übermäßig verbissen oder ehrgeizig zu werden, sondern einfach für sich selber sagt, nee, ich setz mir jetzt dieses Ziel und ich will da hier, dass die Bühne brennt, entweder mit Lachen oder mit Schmerz oder wie auch immer. Und das sollte, finde ich, für mich immer das Ziel sein, ne? Dass da irgendwas passiert wirklich. Das ist ein heiliger Ort, diese Bühne. Wirklich. Sanford Meisner hat gesagt, er wünschte, die Bühne wäre so dünn wie ein Drahtseil. So dass wirklich nur absolute Profis und Leute, die es ernst meinen und die um ihr Leben kämpfen, diese betreten dürften. Also das war sein Anspruch. Okay. Ja, was macht ihr denn? Also ich stelle mal eine harte These auf. Reine Schauspieler sind schlechte Improvisateure, weil die tatsächlich ihr Leben mit Schauspiel verbringen, also von anderen Leuten Texte hingesetzt bekommen. Und wenn sie selber Autoren werden müssen und Regisseure, dann fällt ihnen immer wenig ein, sondern sehen wir sehr viel, was passiert backstage. Deswegen, gute Improvisateure haben noch ein anderes Leben außer die Bühne, weil die noch sozusagen da ihr Futter herbekommen. Also ich glaube, dass eine Schauspielerin oder ein Schauspieler, ich gebe dir recht, dass die meisten, sage ich, würde ich mal sagen, wirklich natürlich darauf ausgebildet und trainiert sind, einen Text zum Leben zu erwecken, der ihnen vorher gegeben worden ist. Und dort geht es eher darum, zu gucken, dass man diesen Text wirklich selber durchlebt und das Gefühl dieser Figur, die dort quasi eine Situation durchlebt, ein Leben durchlebt, sozusagen, selber auch zu leben. Und darin basiert die Ausbildung und das ist letztendlich das Ziel. Aber es ist natürlich dort auch so, dass man als Schauspielerin oder Schauspieler durch die Ereignisse des Lebens reift und sich das im Ausdruck zeigt. Und ich gebe dir absolut recht, dass bei der Impro, bei den Impro-Spielerinnen und Spielern natürlich noch dieses ganze Beobachten von Lebenssituationen, Beobachten von Menschen. Und das einzuarbeiten in die Bühnenperformance, dass das noch viel erschwerender hinzukommt. Genau. Das finde ich aber auch sehr interessant. Es ist übrigens, glaube ich, ein 1:1 Zitat von Del Close. Your job as an improviser is to lead an interesting life. Da schreiben zumindest TJ und Dave darüber, dass sie das von Del Close gelernt haben. Und ich habe mal ein Projekt am Stadttheater in Würzburg gemacht mit Schauspielern vom Ensemble, Schauspieler und Schauspielerinnen. Und da war das tatsächlich, was du gerade gesagt hast, auch eins der Themen, dass, also das war, die waren wirklich darstellerisch top. Aber ich hatte so das Gefühl, dass die Vorstellungen immer wieder ähnliche Themen hatten. Das hat sich ein bisschen immer wieder so, ja, wiederholt, um sich selbst gedreht. Und ich glaube, da kommen eben die Techniken auch von Keith Johnstone noch mit ins Spiel. Kreativität und wie weit und nach vorne zu gehen, sich was zu trauen, auch mal absurd zu werden. Also wie weit kann ich mich denn auch aus meinem Kosmos, meiner kleinen Existenz rausbewegen und mir andere Welten eben auch vorstellen. So. Ja, und ich finde auch, dass bei dem, was wir jetzt gerade, worüber wir gerade sprechen, wird auch schon deutlich, dass wir schon versuchen, so wirklich, also allumfassend Menschen auszubilden, um als Impro-Spielerinnen auf der Bühne zu bestehen sozusagen. Also die verschiedenen, einmal diese Präsenz und dieses wirklich das Körperliche auch der Schauspielerei und wirklich in die Figuren gehen. Also man wird immer, meine These ist, ein Schauspieler oder eine Schauspielerin und eine Impro-Spielerin, die wird man immer ein bisschen unterscheiden können. Also Schauspieler versucht immer sofort in die Figur zu gehen und die möglichst präsent und möglichst deutlich darzustellen, sehr viel mit dem Körper zu arbeiten, mit der Stimme zu arbeiten und sehr viel ein Gefühl zu vermitteln, ne? Was da gerade passiert bei dieser Figur, dieses Figurbasierte. Und Impro-Spieler werden immer versuchen am Anfang, ja, zu gucken, ja, wie kann ich die Story, den Plot jetzt vorantreiben, wie kann ich das erzählen, was jetzt gerade die Situation ist, weil die gibt's ja gar nicht jetzt schon mal. Und und das ist, glaube ich, so ein, und den sehe ich auch in der Ausbildung, den Unterschied bei Leuten, die aus dem Schauspielbereich kommen oder Leuten, die aus dem Impro-Bereich kommen. Das ist schon so deutlich zu sehen. Also das sind natürlich zwei verschiedene Disziplinen, das haben wir ja am Anfang schon festgestellt. Und aber was hier deutlich wird, ist ja, dass wir uns beidem quasi widmen, ne? Und dass wir versuchen, das zu vereinen, weil wir glauben, dass beides sehr, sehr wichtig ist. Und um das zu ergänzen, ja. Entschuldigung. Nein, sag. Nee, um das zu ergänzen ist, deshalb, also wenn Hendrik mit den Leuten Meissner-Technik arbeitet und ich quasi mit Methoden komme aus dieser Acting from the Inside Out World, dann ist es manchmal eben auch genau das. Also wie kann man wegkommen von diesem ständigen Plotten, sondern welches andere Handwerk bringt einen genauso voran in interessante Geschichten, ohne dass ich in der Story sein muss mit dem Kopf. Also das, da gibt's ja genauso viel Methodik, die meines Erachtens auch perfekt eben an dieses Meissner-Training anschließt. Wie lange arbeitet ihr denn dann mit so typischen Teilnehmern? Also das ist sehr unterschiedlich. Wir haben, wir beginnen jetzt, und zwar jetzt gerade, unsere Ausbildung zum professionellen Impro-Spieler, zur professionellen Impro-Spielerin. Und die geht insgesamt 2 Jahre. Das heißt, die Leute, die sich dafür entscheiden, die sind dann auch richtig, richtig lange bei uns. Die haben dann 2 komplette Wochen in so einem Jahr und 8 Wochenenden, glaube ich. Mhm. 6 oder 8 Wochenenden, ich weiß es gerade gar nicht auswendig. Und die werden in allen möglichen Bereichen trainiert, also so wirklich schauspielerisch, impromäßig, Moderation, Comedy, Acting. Das geht wirklich so komplette Bandbreite, Regie. Und dann gibt es aber natürlich auch kürzere Formate. Also wir haben so einen Intensiv-Sommerkurs, da ist 8 Tage intensives Training angesagt. Das kann man auch, wenn man einfach ein bisschen, also Impro-Vorerfahrung hat, ich sage jetzt mal so Grundlagen, dass man wirklich auch Szenen spielen kann, dass man vielleicht auch Bühnenerfahrung hat, dann kann man diesen Intensivkurs bei uns machen und wird dann schon sehr, 8 Tage wirklich intensiv von uns bearbeitet, wollte ich beinahe sagen, aber das stimmt nicht, weil die Leute müssen selber arbeiten. Und wir haben eben für Leute, die auch einfach mal so reinschnuppern wollen, eben auch mal ein Wochenende, wo sie mit uns beiden arbeiten können. Oder jetzt auch sind wir gerade dabei, so ein bisschen zu gucken, was sind kurze Online-Formate, die wir auch Leuten an die Hand geben können, wo sie einzelne kleine Handwerksschnipsel eben auch trainieren können. Und das ist dann an unterschiedlichen Orten in Deutschland und der Welt oder an einem speziellen? Ja, also die Akademie heißt ja Nowhere, Now Here, heißt ja auch Nowhere. Und wir haben festgestellt, dass das Arbeiten eben dann am intensivsten ist, wenn man nicht in der Großstadt ist und abends nochmal schnell was einkaufen geht oder nochmal in dieser Ablenkung einfach die ganze Zeit drin ist. Und deshalb ist es so, dass unsere Philosophie ist, dass wir gerne außerhalb von großen Städten arbeiten, wo man wirklich auf dem Lande, im Seminarzentrum, wo es wirklich keine Ablenkung gibt. Und im Moment sind diese Orte, an denen wir sind, vor allem in der Mitte Deutschlands. Also ich wohne ja seit 2019 in Hessen und wir haben jetzt viele Kurse hier in der Gegend gemacht. Das kann auch immer mal variieren. Also wir haben jetzt ein paar Kurse, die auch noch mal woanders sind, aber hauptsächlich in der Mitte Deutschlands, in verschiedenen Orten, aber immer fernab der Großstadt. Also, ja, dass man also richtig eintaucht bis in den Abend nur über Schauspiel und Improvisation redet. Ja, ganz genau. Ja. Wir haben neulich gelacht, weil wir haben unsere Kurse auf Yes-Ticket eingestellt und dann gibt's da diese Location-Liste, aus der man auswählen kann. Da steht so Hamburg, München, Berlin, Knüllwald. Das sind dann wir. Sehr gut. Also fahrt nach Knüllwald. Genau. Niederknüllwald, glaube ich. Niederknüllwald. Um besser zu werden. Niederknüllen. Ja, genau. Impro-Spielen zum Niederknüllen. Und wenn ihr so in die Zukunft schaut, jetzt habt ihr ja ganz frisch eben so eine Ausbildung aus der Taufe gehoben oder ganz frisch, sicherlich arbeitet da ja schon länger dran, aber es geht jetzt los. Was wäre denn so euer Wunsch für die Zukunft? Also habt ihr so, außer dass alle, die bei euch teilgenommen haben, später einmal eine Lola gewinnen, gibt es noch andere Wünsche? Ich finde das schon mal ein gutes Ziel, ehrlich gesagt. Nein, also mein Wunsch ist tatsächlich, ich bin ja als Impro-Spielerin wirklich viel durch die Welt gereist und ich habe das Gefühl, dass in unterschiedlichen Ländern Improvisation unterschiedlich gesehen wird. Also zum Beispiel ist es völlig klar, wenn man in den USA oder in Kanada ist, dass es natürlich eine Amateurszene gibt, aber dass das nicht Impro ist. Also dass es natürlich auch Leute gibt wie eine Tina Fey oder also Leute, die im Fernsehen sind, die großartige Sachen machen und dass die eben auch Impro machen. Und ich wünsche mir das tatsächlich für Deutschland auch, dass die professionelle Impro-Szene noch viel selbstverständlicher sichtbar ist, auch für Leute, die vielleicht jetzt nicht zu viel Impro gesehen haben. Wir haben ja vorhin schon über freie Schnauze gesprochen. Das sind ja nicht Impro-Menschen, die das sehen, sondern das sind ja die Comedians. Das heißt, mein Wunsch ist schon, dass die Leute so gut ausgebildet sind, dass sie einfach in allen möglichen Sparten der Unterhaltung, in der Kunst, der Kultur auftauchen und dass man weiß, ja, wow, das sind ausgebildete Impro-Spieler, geil, die können was. Aber das ist der Graben bei uns eher ins Stadttheater als ins Fernsehen, oder? Naja, also wenn ich die Gorillas erwische, ich irgendwie öfter in irgendwelchen Serien und denke mir mal, ach ja, der Herr Jungmann, sehr schön. Mhm. Ja, aber Spielrichter. Meinte nicht, dass es eher darum geht, also was heißt eher, aber dass es in Deutschland das Problem ist, dass das Theater diese Haltung hat, dass Impro kein richtiges Theater ist. Also das kommt mir immer in den Stadttheatern entgegen, so dieses Aha, Impro, ja gut. Und machst du sonst noch was Vernünftiges? Also ich glaube, es gibt so Patches, zum Beispiel in Würzburg hat mich ja irgendwann mal der Intendant gefragt, der hat halt mitgekriegt, dass in Würzburg Impro-Theater sehr, sehr unterschiedlich ist und durchaus auch sehr professionell war. Da gibt's natürlich auch das große Festival. Und der hat dann irgendwann gesagt, naja, Frau Antler, wir möchten Sie gerne mal buchen für eine Spielzeit, dass wir ein Stück eben auch, ein Impro-Stück auch bei unserem Stadttheater haben. Deshalb glaube ich schon, sehe ich schon so diese Option, dass man den Graben überwinden kann, also dass das nicht in Stein gemeißelt ist. Ja. Ja, ich denke mal, ich glaube, dass die Leute, die bei uns die Ausbildung gemacht haben, nicht in Landestheatern oder so reüssieren werden. Ich glaube, da sind, wie ihr schon gesagt habt, Da sind die Vorbehalte so stark und die Vorurteile, dass ich auch jedem empfehle, sich damit gar nicht auseinanderzusetzen, weil was soll das? Also das sind auch Vorurteile, die absolut ungerechtfertigt sind, meiner Meinung nach. Sondern, dass wir Leute ausbilden, die wirklich dann eigenständig Gruppen gründen, in Gruppen sind, diese Gruppen vorantreiben, mit diesen Gruppen wirklich versuchen, innerhalb der Gruppen, also sehr viele Leute, die bei uns sind, kommen dann auch teilweise wieder und sagen, mit der ganzen Gruppe zum Beispiel, und sagen, okay, ich habe es jetzt versucht, sie haben es vielleicht nicht richtig verstanden oder denen war das auf einmal zu intensiv, was ich gemacht habe. Und dann kommen die nochmal zusammen und dann kriegen sie nochmal einen Input von uns beiden und verstehen dann vielleicht noch ein bisschen besser, was wir meinen, und dass wir diese Gruppen also versuchen voranzubringen. Oder auch im zweiten Jahr wird es auch ganz viel um Soloarbeit gehen und wir versuchen also die Leute ja auszubilden, dass die wirklich eigenständig Programme machen können und dass die auf der Bühne bestehen können und dass die einen Standard haben, wo sie also wirklich überall in Deutschland zum Beispiel auf eine Bühne gehen und sagen, hey, ich kann hier bestehen, ich kann diese Bühne rocken und ich gehe hier runter und ich weiß auf jeden Fall, dass da echt was passiert ist und dass die Leute, die da unten sitzen, was bekommen haben dafür, dass sie heute Abend hier aufgeschlagen sind. Und gut. Ich glaube auch tatsächlich, dass dass die Möglichkeit im Fernsehen oder ja vor der Kamera zu spielen durchaus gegeben auf ist. Also Henry gibt ja auch viele Camera Acting Workshops. Ja. Da hatte ich jetzt auch schon mehrfach das Glück, da im Training zu sein. Und ich merke dann auch allein dadurch, dass es eine andere Schauspielverankerung gibt, eine andere Schauspieltechnik. Und eben dieses Wissen, wie funktioniert denn das vor der Kamera, dass das durchaus auch möglich ist, jetzt eben auch vor der Kamera zu spielen. Und wenn man dann in diesen Datenbanken und Plattformen ist, also ich kriege regelmäßig auch Sachen geschickt, wo immer mal drin steht, da und da gibt's diese Rolle, Zugangsvoraussetzung, Improvisationserfahrung, genau. Das sehe ich auch immer häufiger. Das verändert sich komplett. Also das ist, es wird kein, wenn man zum Casting geht, ja, es wird kein Redakteur oder ein Regisseur oder so sagen, ja, super, aber hat ja keine Ausbildung als Schauspielerin. Das wird keiner sagen, sondern man hat ja eine Rolle, wenn man gut ist. Es ist so, wenn man passt und echt gut ist, ja. Ja, wir müssen leider, ihr habt schon das Signal gehört, wir müssen so langsam zum Ende kommen. Wir haben noch 3 Minuten, dann ist hier Sendungsende. Vielen Dank erstmal, dass ihr so Einblick gegeben habt. Und ich denke, auch für den einen oder anderen Interessierten war das ganz interessant, auch dass wir so ein bisschen gefachsimpelt haben. Aber wir wollen auch noch in den September hinausblicken. Habt ihr denn etwas, was ihr empfehlen könnt, was man sich im September anschauen oder mitmachen sollte? Schamlose Eigenwerbung ist natürlich hier absolut erlaubt. Ja, also ich fange mal ganz kurz an. Eigenwerbung ist immer gut, geht aber gar nicht, weil wir eine Ausbildung anfangen, die ist auch voll und wir haben im September oder Oktober gar keine offenen Workshops, aber man kann natürlich auf die Seite gehen, aber ich will gar nicht so viel Eigenwerbung machen. Ich war letztes Jahr beim Fliegende Funken Festival, habe da einen Meißner Workshop gegeben und das ist in Bremen und das fängt wieder Mitte September, findet das wieder statt. Ich fand das absolut genial letztes Jahr, das war so eine geile Atmosphäre dort, auf diesem Festival, 3 Tage in Bremen. Und das geht, glaube ich, am 16. September los. Und wer noch nichts vorhat, sollte da hingehen. Ja. Sehr schön. Ja, kann ich auch empfehlen. Ja. Tolles Festival. Ja, super Festival. Ich kann ein bisschen Eigenwerbung machen. Und zwar im September spiele ich am 22. September in Würzburg mit meiner Kollegin Lena Försch. Und zwar haben wir ein Format, das nennt sich In bester Gesellschaft. Mit dem wir regelmäßig bei mir in der Gegend in Hessisch-Lichtenau, aber eben auch in Würzburg spielen. Und in diesem Format, das ist ein improvisiertes Kammerspiel und wir spielen immer mit einer Person, die keine Ahnung von Impro hat, die wirklich damit nichts am Hut hat und die zieht für eine Folge bei uns ein. Also es ist ein bisschen wie eine fortlaufende Serie. Wir sind 2 feste Figuren, eine Person zieht bei uns ein, die wird am Anfang interviewt. Und das ist auf jeden Fall super unterhaltsam, immer sehr spannend und für uns auch wirklich was, wo wir jedes Mal bis zum Zerreißen gespannt sind, weil man wirklich überhaupt gar keine Ahnung hat, was passieren wird, weil man sich auf nichts verlassen kann. Sehr das gut. Kann ich bestätigen. Aber Marco, Hendrik, wir sollten auf jeden Fall nochmal Werbung machen für unsere tollen Workshops, auch wenn die nicht im September sind, genau. Oder? Man kann natürlich immer auf die Webseite gehen, Dort sind alle geht im nächsten Jahr wieder mit offenem Workshop los, Workshops los. Und ihr hattet vorhin noch gefragt, wir haben nicht mehr viel Zeit, ne? Aber ihr hattet ja gefragt. Nein, wir haben noch 30 Sekunden. Okay, alles klar. Nee, dann bringt es auch nichts, wow, anzureißen. Also wir bieten irgendwann noch mal eine Ausbildung als Trainerin an. Aber das steht dann irgendwann auch auf der Webseite. Oder wir machen einfach ein zweites Gespräch. Ja, wir machen ein zweites Gespräch. Das kann man ja auch als Cliffhanger so stehen lassen. Genau. Aber unsere Website ist www.nowhere-akademie.de. Und da findet man Möglichkeiten, einfach mal einzusteigen. Da findet man Online-Kurse, da findet man eben auch Informationen zu unserer Ausbildung. Und am besten ist es, sich einfach mal umzuschauen. Ja, sehr schön. Ja. Gut, dann bleibt uns eigentlich nur noch auf Wiedersehen zu sagen. Geschön. Genau, und danke, vielen Dank natürlich. Danke euch. Ja, ja, danke euch. Ja. Dann auch bis zum nächsten Gespräch. Tschüss. Tschüss. Tschüss.